WDR 3 Hörspiel. ...1981 den Chaos Computer Club mitbegründet, einen der ersten Hackerclubs der Welt. Er hat dann als Journalist und Computeraktivist gearbeitet, hat 1984 die Hamburger Sparkasse gehackt und da Geld abgebucht, einfach um zu zeigen, wie einfach es ist, in die IT einer Bank einzudringen. Das Geld hat er übrigens dann wieder zurückgezahlt. 2001 ist Holland im Alter von nur 49 Jahren gestorben. Nika Bertram lässt ihn nochmal sprechen in ihrem Hörspiel Radio Wauland. Und das, was Holland über seine Vision vom Internet sagt, das ist heute wieder ziemlich aktuell. 1981 haben wir noch ernsthaft Angst gehabt bei der Gründung des Chaos Computer Club, dass Computer verboten werden. Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulties. Please stand by. We expect to resume normal broadcasting shortly. Be sure to stay tuned for Rewind. Now playing Wau Holland. Tapes and original recordings. Mesdames et messieurs, ich bin der Wellenreiter. Der Schockwellenreiter. Je me remercie pour l'invitation. Aktuell angenommene Identität Wau Holland. Whisky Alpha Uniform als Abkürzung von Wau im NATO-Buchstabieralphabet. Wau. Ein Spitzname, der ihm noch aus Pfadfinderzeiten nachhängt. Je me remercie pour l'invitation und nun spreche ich auf Deutsch weiter. Ich verstehe mich als Ketzer. Und manchmal gar nicht. Er war der große Onkel, Dr. Wau, Spiritus Rector, Freigeist, Mitbegründer und Ehrenmitglied des Chaos Computer Club. Quote Steffen Vaneri, ebenfalls Gründungsmitglied des CCC und Freund von Wau. Er hatte die Vision, wir könnten Computer zur Förderung der Menschenrechte einsetzen. Er glaubte, wir könnten mit Computern die Verhältnisse transparenter machen und den Bürgern mehr Macht geben. Select Ingo Schwitters, CCC Köln. Er war so ein bisschen die ruhende Hand über dem Verein, der Hausphilosoph. Der war immer da in der Ecke und da konnte man dann hingehen und hat man eine Geschichte erzählt bekommen. Er sah verwegen aus mit seinem Bart und allem. Ein bisschen wie ein Piratenkapitän. Also ich kenne Wau eigentlich nur in seiner blauen Latzhose. Die hatte vorne eine gigantisch große Tasche. Darin waren so verschiedene Sachen. Ein uraltes Handy und fast immer der berühmte Phasenprüfer. Also eine Art Minischraubenzieher, den er, so sagte er oft, immer mal wieder bräuchte, wenn er denn mal telefonieren müsste. Seine Art zu programmieren war so eigenwillig wie seine Art zu kochen. Jemand wie er hätte Millionen verdienen können. Huckleberry Finn, Zaun streichen. Ich bin der Wellenreiter, der Schockwellenreiter. Und ich zitiere ab jetzt Wau Holland. Was ist denn das, einen Rechner aufzumachen? Dagegen die Gesellschaft aufzumachen. Diese Sendung soll vor Postbetrügern warnen. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass dies ein Betrugsversuch ist. Ihr dürft so etwas auf gar keinen Fall nachmachen. Would you like instructions? Broadcasting. Radio Wauland. Von Nika Bertram. Tune in, turn on and hack yourself. Regie Thomas Leutzbach. Mr. Tyrone, Sir, wir haben ein Problem. Unsere Abhörspezialisten haben mir gerade mitgeteilt, das Wau-Signal ist wieder da. Das Wau-Signal? Sie meinen die außerirdischen Funken wieder, wie 1977? Wir empfangen es seit 9.32 Uhr. Herr Dr. Limpfkratz, ich weiß, dass Ihre Abteilung dem Drogen kommt. Nein, nein, Sir. Unsere Techniker haben sich einen Scherz erlaubt. Computerfreak-Humor, Sie verstehen. Ah. Sie haben dieses Signal schon 1981 nach Wau Holland umbenannt. Und das Signal jetzt weist Ähnlichkeiten mit diesem Signal von 1981 auf. Als Wau Holland verkündete, er habe den Chaos Computer Club gegründet. Dahinter steckt vermutlich eine Art Piratensender. Ah, aber soweit ich weiß, ist dieser Wau Holland doch längst tot, oder? Ja, seit 2001. Aber dieser Störsender sendet auf der gleichen Frequenz wie 1981. Nur der Moderator nennt sich jetzt Schockwellenreiter. Aha. Wer steckt dahinter? Mehr wissen wir nicht. Er nennt sich Schockwellenreiter und scheint die Identität von Wau Holland angenommen zu haben. Was hat er vor? Wissen wir das? Nein. Er lässt sich nicht in die Karten gucken. Play. Radio Wauland. Describe. Radio Wauland. Piratensender. Freies Wauland. Choose Character. Wau Holland. Describe Character. Geboren als Herwart Holland Moritz am 20. Dezember 1951 in Marburg. Achso, ich trage einen Bart und einen Blaumann und trinke am liebsten Weizenbier. Describe Mission Statement. Unsere Mission ist die Förderung von mehr Zivilcourage mit elektronischen Mitteln. Do it yourself. Rekursives Radio. Tune in. Turn on and take yourself. Select Wau Holland Tapes and Original Recordings. Play. 1981 haben wir noch ernsthaft Angst gehabt bei der Gründung des Chaos Computer Club, dass Computer verboten werden. Für uns waren das Maschinen der Freiheit wie die Druckmaschine. Ein Freund des Volkes, ein Feind des Tyrannen. Mit dem Internet haben wir eine Maschine, die etwas Ähnliches ermöglicht. Sie kann sich selbst erklären. Sie kann die Welt erklären. Wir fordern die Verwirklichung des neuen Menschenrechts auf zumindest weltweit freien, unbehinderten und nicht kontrollierbaren Informationsaustausch unter ausnahmslos allen Menschen und anderen intelligenten Lebewesen. Close. Grundsatzprogramm Chaos Computer Club 1984. Einer der wichtigen Sätze da drin war: Der Computer ist nicht nur Spiel, Denk- und Werkzeug, sondern ein neues Medium. Open Einstein, Eröffnung Funkausstellung 1930. Der Urquell aller technischen Errungenschaften ist die göttliche Neugier und der Spieltrieb des bastelnden und grübelnden Forschers und nicht minder die konstruktive Fantasie des technischen Erfinders. Denket auch daran, dass die Techniker es sind, die erst wahre Demokratie möglich machen. Sollten Sie dies für utopisch halten, so bitte ich Sie darüber nachzudenken, warum es utopisch ist. Klaus Bertolt Brecht, Radiotheorie. Das Internet ist das erste Universalmedium der Menschheitsgeschichte. Den Herrschenden ist mit dem Ding Brechts Radiotheorie auf die Füße gefallen. Sie haben es nur noch nicht gemerkt. Das Problem ist, das Signal sendet auf der gleichen Frequenz wie wir. Es stört den Empfang unserer Programme. Dann schalten Sie es doch an. Aber das ist nicht so einfach. Herr Dr. Lampcraft. Ja. Wollen Sie etwa andeuten, Sie hätten Ihre Abteilung nicht im Griff? Sie wissen doch, dass der störungsfreie Empfang unserer Kanäle absolut entscheidend ist für den Erfolg der Data-RAN-Programme. Auch wenn einige Ihrer Psychologen das sicher anders sehen. Ich sagte doch, Sir, wir kümmern uns darum. Offensichtlich nicht genug. Sehen Sie. Ja. Die Empfangsquoten unserer Kanäle sind bereits im Keller. Und? Wissen Sie, Sie sind dazu noch zu jung. Aber 68 damals, mit den ganzen Drogen. Da haben wir auch gedacht, macht ja nichts, vielleicht werden die Leute dadurch sogar empfänglicher für unsere psychologischen Konditionierungsprogramme. Und? Was war? Die Leute haben sich befreit gefühlt und waren überhaupt nicht mehr zu kontrollieren. Sie haben einfach gemacht, was sie wollten. Ja, aber heute, Sir. Damals war es das LSD, heute das Internet. Wir dürfen unser Projekt nicht noch weiter gefährden. Wir dürfen das Ganze nicht mehr so vergeigen wie damals, das mit 68. Jawohl, Sir. Sie sagten doch, Sie hätten einen neuen, besonders begabten Funkhacker in Ihrer Abteilung? Ja, Sir, absolut. Machen Sie ihn scharf. Setzen Sie ihn zur Jagd auf diesen Piraten an, diese Dingstar-Surfer. Schockwellenreiter. Ich bin der Wellenreiter. Der Schockwellenreiter. Select Rob Gongripe. Holländischer Hackeraktivist. Unter anderem bei Access for All. Also ich habe Wau kennengelernt in 1988, als er zusammen mit Steffen Werneri und Jürgen Wiegmann in Amsterdam war. Um vorzuführen, was ist denn Chaos und wer hat so erklärt, wo es lang geht, wie die Zukunft aussieht, wie die Welt. Er war selbst großer Fan von Schockwellenreiter, von John Byrne. Und das ist ein bisschen dieser Vision, dass die Welt ganz anders wird und Netze und so diese Vision insgesamt hat er halt teilweise zu seiner Vision gemacht. Describe der Schockwellenreiter, ein Science-Fiction-Roman aus dem Jahr 1975. Über Nick Häfflinger, den vielleicht ersten Cyberpunk. Über eine nicht allzu ferne Zukunft, über Computernetze und perfide Überwachungs- und Kontrollsysteme, in denen das Menschliche keine Rolle mehr spielt. Es sind diese entsetzlich tüchtigen Leute, die mit ihren präzise funktionierenden Fischgehirnen Menschen auf Stückgut, auf Menschenmaterial reduzieren. Es ist dann nur noch ein winziger Schritt, um Menschen tatsächlich zu verschicken, zu verbrauchen, zu vernichten, zu löschen. End of quote aus dem Klappentext zum Schockwellenreiter. Häflinger? Früh entwurzelt und als Leihkind herumgereicht, verbrachte seine prägenden Jahre als Elitestudent bei der Geheimorganisation Tarnover. Als er die Unmenschlichkeit dieses Systems entdeckt, nutzt er sein außergewöhnliches Programmiertalent zur Flucht. Er schreibt einen Computerwurm, der ihm zunächst nur verschiedene Identitäten verschaffen soll. Bald jedoch erkennt Häflinger, dass er sein Talent auch anders einsetzen kann, zum Beispiel für echte gesellschaftliche Veränderungen. Wer das Netz kontrolliert, besitzt die Macht, Strukturen zu verändern. In jede Richtung. Sagen Sie, funken die nur oder senden die auch über das Internet? Ja, das auch. Seht, brandgefährlich. Dieses Störsignal ist brandgefährlich. Sagen Sie, Ihr Computer freakt diese neuen Junge da aus Ihrer Abteilung, dieser, Gärtner von Gärtner. Tobias von Gärtner, Sir. Ja, ist das auch einer Ihrer unberechenbaren Wissenschaftler? So ein überehrgeiziger Mathefreak oder Psychologie-Prof auf LSD? Nein, Sir. Er ist einer der Besten. Der Beste der Besten der Besten? Jawohl, Sir. Gut. Put the lava password in. Bomb without a try again. Play, was ist ein Hacker? Select, Antwort 42. Hacker lieben Science Fiction. Manche halten sie sogar für Realität. Play? Warum überhaupt ein Hacker sein? Hast du mal die Augen eines Schmiedes gesehen? In ihnen lebt dieses Feuer. Ein Hacker versucht, die Regeln eines Systems so gut und so umfassend überhaupt möglich zu verstehen. Und wenn er die Regeln verstanden hat, dann kann er letztendlich mit dem System machen, was er will. Und das ist... Das gibt eine ungeheure Faszination. Der Computer ist die Beherrschung des Lichts. Wenn du damit umgehen kannst, hast du irgendwo erstmal keine Angst. Wie gefällt es Ihnen bei uns, von Gärtner? Ist doch eine nette, ruhige Aufgabe für Ihren ersten Arbeitstag. Hm? Ja, ist ein schönes Spielzeug, Ihr kleiner Überwachungsvan hier. Haben Sie denn schon was gefunden? Bis jetzt noch nicht. Da konnten Sie das Störsignal orten. Die Quelle wechselt ständig die GPS-Koordinaten. Da will Anna absolut nicht gefunden werden. Sagen Sie, Dr. Lymphkratz, wer ist eigentlich dieser Schockwellenreiter? Sie sollen den Sender ausschalten, nicht sein Programm mithören. Das lässt sich nicht vermeiden, Dr. Lymphkratz, sorry. Was machen Sie da eigentlich? Was ist denn das für ein Apparat? Den habe ich selbst gebaut. Im Moment prüfe ich damit, ob es sich bei dem Signal um ein historisches Feedback handeln könnte. Aha. Ja, um ein in der Vergangenheit ausgestrahltes Programm, das nun atmosphärisch gespiegelt bei uns wieder ausgestrahlt wird. Cool, was? Aha. Haben Sie schon Beweise für diese Theorie? Nein, bis jetzt noch nicht. Nee. Herr Dr. Lymphkratz. Was denn noch? Ich käme schneller voran, wenn Sie mir mehr über den Auftrag sagen könnten. Ich weiß selbst nicht mehr. Oh. Ja. Tut mir leid. Das geht nicht, oberste Sicherheitsstufe. Ah, es geht hier nicht nur um dieses Signal, um den Piratensender. Data Rand sucht nach etwas ganz anderem, nicht wahr? Sie waren noch nicht beim Agentenbriefing, oder? Nein. Ja, sehr zu empfehlen, gerade für Neulinge wie Sie. Rufen Sie mich an, sobald die Sache erledigt. Play? Warum Hacker sein? Fundstücke aus dem Netz. Ja, wir waren die ersten Beatniks damals, Mitte der 80er. Computerfreaks mit K und IE. Die Kinder der elektronischen Revolution. Robin Data. Die Generation C64. Go back. Select Sommer 1983. Der Commodore 64. Mikrocomputer wie noch nie. Der Heimcomputer für die ganze Familie. Gib mir Parallelschnittstellen, CPU und Floppy-Disk. 64K RAM-System. 38.911 Basic Bytes free. Ready. Start. Basic Lisp Assembler. Hinter deinem Monitor liegt eine unerforschte, weite Welt. Grün auf schwarz flimmern die Botschaften vor deinen Augen. Start Simons Basic. If Sternenhimmel, then Tarnwirkung. Else Blattlaus. Play Summer Games. Joystick rechts, gleich laufen. Warum Olympia gucken, wenn du daran teilnehmen kannst? Du sitzt in deinem Kleinstadt-Jugendzimmer und fühlst dich zum ersten Mal richtig verstanden. Du Nerd. Modify RAM. Using Poke. Du hast jetzt den Status der Immunität erreicht. So, was brauche ich? Büroatmosphäre. Okay. Recording, Tastaturgeklapper. So. Telefonhörer. Ja. Ablegen. Aufheben. Hintergrundgespräche. Ja. Ach, nehmen wir doch was von Shakespeare. Der liegt hier gerade rum. Ja, kann ich machen. Zumindest heißt es so. Der letzte König, ihr wisst ja, also durch, ne, von Norwegen, also stolz dazu gesprochen. Okay. Fertig. Ja, das sollte reichen. So, und jetzt. Data Rand Corporation Central Archive Services. Mein Name ist Martina Hauser. Was kann ich für Sie tun? Martina, hi. Hier ist Tobias von der Security. Hi, Tobias. Hör mal, bei internen Anrufen brauchst du doch nicht mehr den Firmennamen zu nennen. Ah, sorry, stimmt. Hi, Tobias. Was kann ich für dich tun? Du, Martina, hör mal, ich habe hier ein großes Problem. Mhm. Ist ja heute mein erster Tag hier und ich fürchte, mein Chef hat mir die falsche Liste mit den Zugangspasswörtern gegeben. Können wir das eben mal gegenchecken? Kein Problem. Was brauchst du denn? Vor allem die Zugangscodes zu dem Dossierarchiv. Ich muss da noch schnell was recherchieren. Ja, Moment. Mhm. So, da habe ich's. Okay. Benutzer Obi-Wan. Ja, Obi-Wan. Passwort Han Solo ist blöd. In einem Wort. Okay. Hast du das? Ja. Wer hat sich das ausgedacht? Dein Chef, Lymphkrat. Okay. Dann vielen Dank. Ja, danke dir, Martina. Gerne. Unglaublich. Okay. Benutzer Obi-Wan. Passwort Han Solo ist blöd. Hello, mein Baby. Okay, wollen wir doch mal sehen. Starte Suchlauf in allen Dokumenten nach Schockwellenreiter. So. Dann nehmen wir noch Bau Holland, aka Herbert Holland Moritz. Und den Chaos Computer Club. Rein aus Neugier. Ah, da ist es ja. Schockwellenreiter. Richtiger Name, kein Eintrag. Teilnehmer des Re-Education-Programms 1974 bis 1982. Seitdem weitere Entwicklung unbekannt. Wird seit Jahren verdächtig, Datendiebstahl und Spionage zu betreiben. Bislang kein entsprechender Nachweis möglich. Kein Schulabschluss. Laut psychiatrischem Gutachten Computerspiele süchtig. Arcade, Adventure-Rollenspiel. Keine weiteren Drogen. Ja, ich kann nachts nicht mehr schlafen. Ich muss immer wieder nach Schätzen suchen in dunklen Höhlen. Ich kann einfach nicht aufhören. Obwohl es in diesem Spiel nichts zu gewinnen gibt. Höchstens ein paar Punkte. Spiele-Credits für die Hall of Fame. Hacking is not allowed in the Netherlands. Select. Bau Holland. Original Tapes and Recordings. 1981 haben wir noch ernsthaft Angst gehabt bei der Gründung des Chaos Computer Club, dass Computer verboten werden. Für uns waren das Maschinen der Freiheit wie die Druckmaschine. Ein Freund des Volkes, ein Feind des Tyrannen. Die Computer haben sich durchgesetzt in einer Art und Weise, wie wir es nicht für möglich gehalten haben. Der Begriff Computer ist sachlich falsch. Es ist eine universelle Symbolverarbeitungsmaschine. Es ist eine Universalmaschine wie das Rad. Das Telefon war das erste weltumspannende Netzwerk überhaupt. Da kam dann der Frill her, mit Sachen umzugehen. Angefangen mit Kosmos Radiomann basteln. Vom Gebirg zum Ozean. Alles hört der Radiomann. Der Kosmos Radiomann. Durch 80 Versuche bilden sich bastelnde Jungen zu gründlichen Radiokennern. Später Funkamateurlizenz gemacht, Fernseher repariert, Radios repariert, eine Woche für eine Bohrmaschine gearbeitet bei einem Rundfunkfernsehhändler in Marburg, die nächste Woche so als Schüler für eine Telefonnebenstellenanlage, natürlich alles streng verboten damals. Und einfach schon zu zeigen, Zeiten des Kalten Krieges haben Blinde von der Blindenstudienanstalt in Marburg rausgekommen, wie man Selbstwählferngespräche in die DDR führt, obwohl das eigentlich gar nicht ging. Da musste man dann irgendwie so eine lange Nummer wählen, also erst Vorwahl Deutschland, Österreich, Österreich, Ungarn, Ungarn, Polen, Polen, DDR, Ungarn, Polen, DDR. Und auch das ist nach meiner Vorstellung ein Hack, sowas herauszufinden. Ja, dann kamen die Computer und die haben dann noch eins draufgesetzt. One Space Line Break. Das war binärisch. Ja? Gärtner! Ich wollte nur mal schauen, ob Sie... Ach so. Nehmen Sie doch mal die Kopfhörer ab. Ja. Danke. Bitte. Ich meine, Sie haben noch nichts gefunden? Nein. Bitte, ich muss mich hier konzentrieren. Ist ja schon gut. Ja. Ich wollte nur mal sagen, dass... wir müssen diesen Sender wirklich sehr bald finden. Und dann? Ja, ihn ausschalten. Den Sender oder den Moderator? Machen Sie weiter. So, Suche nach Data Rant. Geschichte, News. Ha, Classified. Nur zum internen Gebrauch. Interessant. Enter Code. Na gut, bitte sehr. Ja. Data Rant Corporation. New York Times, 12.07.1983. Die Anfänge der Data Rant Corporation gehen zurück auf die ersten Macy-Konferenzen der 40er und 50er Jahre, in denen sich amerikanische Kybernetiker und Psychologen trafen, um die Zukunft von Mensch und Technik zu diskutieren. Die Firmengründer radikalisierten sich jedoch bald und gründeten eine eigene Organisation, mit dem Ziel, die Technik dazu zu benutzen, einen neuen Menschen zu erschaffen, rational und steuerbar, mit Hilfe von Programmen und Maschinen, denn Maschinen wählen keine Faschisten. Ja, das kann sein. Dazu brauchten sie die Hilfe von Hackern und anderen Spezialisten, doch es wurde zunehmend schwerer, diese zu überzeugen. Nachdem sich auch die Hacker vom MIT zurückgezogen hatten, richtete DataRant seine Hoffnungen auf Deutschland, das Land von Kraftwerk und Konsorten. Aha. Doch auch hier hatte die Gegenkultur die Hackerszene schon erreicht. The Whole Earth Catalog. Das Handbuch für die amerikanische Gegenkultur. Per Anhalter den durch Krempel die... Den Krempel habe ich verschlungen, der da ankam. Select, der Katalog. Eine deutsche Variante des Whole Earth Catalog in den 80er Jahren. Der Katalog. Ein Kompendium der Wissenskunst. Eine planetare Werkzeugkiste. Alles, was man wissen muss. Die Einheit von Wissen und Kunst, Natur und Kultur, Geist und Materie. Quote, wow. Notiz. Die Welt als... ein alternatives Projekt? Nicht mehr als 10 Leute. Ich bin dann auch auf die amerikanische Hacker-Szene gestoßen durch den Verleger Werner Pieper. Hi, Tappers. I've now discovered how to work cheaper with German payphones. Man muss dem Telefonapparat erzählen, ich bin ein Postbeamter und du lässt mich jetzt kostenlos telefonieren. Wie man das amerikanische Telefonsystem überlistet, das hatte John Raper alias Captain Crunch bereits Anfang der 70er herausgefunden, indem er mit einer simplen Spielzeugpfeife aus einer Cornflakes-Packung in den Hörer pfiff. Und der erste Piepton, den man da machte, das waren 2600 Hertz. Und deshalb heißt heute noch die entsprechende amerikanische Hackerzeitung 2600. Close, unofficial hacker history, 2600, Captain Crunch. Den Krempel habe ich verschlungen, der da ankam. Please send me back issues 1 bis 34, Tab, Max, Tapes, Books, everything else. Search for other Hacker. Ja, dann haben wir eine Kleinanzeige in der Taz geschaltet. Tuvat.txt. Dass die innere Sicherheit erst durch Computereinsatz möglich wird, glauben heute alle. Dass sich mit Kleincomputern trotz allem sinnvolle Sachen machen lassen, glauben wir. Damit wir als Computerfreaks nicht länger unkoordiniert vor uns hinwuseln, tun wir was. Wir reden über, wem gehören meine Daten? Start. Chaos Computer Club. All information wants to be free. Start. Taz Puta. Wuseltronik. Der Chaos Computer Club ist 1981 gegründet worden. In den Räumen der Taz in Berlin. Damals gab es in den Redaktionsräumen noch den Tisch von der Kommune 1. Die Mitglieder des Chaos Computer Clubs zeigten sich Dataman gegenüber sehr unzugänglich. Sie waren ein wirklich harter Brocken. Unbestechlich. Wir arbeiten offen. Wir haben nichts zu verbergen. Wir wollen so bleiben, wie wir sind, nämlich nicht erpressbar von nichts und niemand. Security by obscurity didn't work oder doesn't work. Also Sicherheit durch, das darf man nicht wissen, geht schief. Wir leben im Computerstaat. Wir leben im Computerstaat. Ein Chaot ist eine freidenkerisch, radikal unzähmbare Person. Beziehungsweise will von anderen so gesehen werden. Von den Politikern erhielt Dataramp damals keine Unterstützung. Allerdings haben die politisch Handelnden auch nicht auf die Experten des Chaos Computer Clubs gehört. Ja, typisch. Gerade in den Linken waren Computer einfach grundsätzlich völlig suspekt. Reines Teufelswerk. Mit den Politikern 85 war das so. Wir hatten einen Beratungsauftrag von den Grünen. Die haben damals auf 500.000 Steuergelder für Computer verzichtet, weil das so böse Maschinen waren. Ökoszene vertrieb Technik mit Knoblauch. Quote Daniel Kuller, der Phrasenprüfer, Biografie über Wau Holland. Die SPD hat 1985 gegen uns als Beratungsteam gewettert, weil das sei eine Vergeudung von Steuergeldern, solche Idioten wie uns in den Bundestag zu holen. Die FDP hat an Bildschirmtext geglaubt. Datenfernübertragung und Dialog. Wirklich jeder kann an BTX teilnehmen. Denen war nicht klar, dass man so komische Ziele haben kann. Und wir haben uns überlegt, warum muss man eine Rasterfahndung eigentlich immer nur so negativ sehen? Man kann ja auch andersherum rangehen. Wenn man beispielsweise die kompletten Stromdaten von Berlin hätte, so überlegten wir uns 1981, dann könnte man ja auch feststellen, in welchen Wohnungen kein Strom verbraucht wird. Und sehen, welche Gebäude leer stehen, die wir besetzen können. You are standing in a dark room. Sie stehen in einem dunklen Raum. An die Abteilung Besichtigung beim Atomkraftwerk Brockdorf. Bitte am Haupttor beim Atomwächter abgeben. Wir bitten um ein paar AKW-Modelle für Versuche im Club, möglichst besser als Pappqualität, sowie Cola und fettresistent. Ideal spülmaschinenfest und nicht größer als ein Bildschirm. Grüße mit leicht bestrahlten Füßen. Wow. Play Hackerhymne. Another password in, bomb it out and try again. Try to get past logging in, it's hacking, hacking, hacking. Gib ein neues Passwort ein, oh, fliegst du raus, mal kommst du rein. Schau genau beim Tippen zu, wir hacken, hacken, hacken. Begreife endlich das System. Run those passwords out again. Was du willst, das tu ja du. We're hacking, hacking, hacking. German Translation by Vau. Weil wir so früh in der Geschichte in Deutschland eingestiegen sind in die Computerei, 1981, dadurch sind wir recht früh bekannt geworden durch eine Reihe von Hacks, wo es wir darauf angelegt haben, dass die Öffentlichkeit durch Lachen lernt. Would you like instructions? Für mehr Details klicken Sie hier. Also 85... E-Mail kannte da keiner. Da gab es Bildschirmtextmitteilung. Wir hatten einen Weg herausgefunden, die zu ändern, nachdem der Empfänger sie gelesen hatte. Also haben wir eine Nachricht verfasst. Liebe Datenschützer, wir werden Sie mit diesem Schreiben fernbeleidigen und bitten schon jetzt um Verzeihung. Die riefen dann an und sagten, also das Schreiben ist doch überhaupt nicht beleidigend. Und sagen Sie mal, Sie können doch nicht das ändern, nachdem ich das gelesen habe. Und Steffen, doch. Continue. Weiter mit Seite 646. Und irgendwie die erste Zeile, die enthielt auch ein paar frei definierbare Zeichen. Liebe Datenschützer, das N von Datenschützer wurde dann zu einem I und das ÜTZ wurde EISZ. Das heißt, die erste Zeile hieß dann hinterher, liebe Dateischeißer. Es war lustig, aber es hat sonst keiner begriffen. Boah. Die 135.000 Marknummer, das war dann kommunizierbar der Öffentlichkeit. Das war so unsere Überlegung. Durchschnittliche Bankraub bringt 10.000 Mark, also mindestens eine Null muss nicht mehr dran sein. Und so ist es gelaufen. Laut BTX Seite 647. Der berühmte BTX-Hack. Am 19.11.1984 wurde in den Räumen des hamburgischen Datenschutzbeauftragten eine Möglichkeit des BTX-Bankraubes vorgeführt. Die betroffene Hamburger Sparkasse fand eine Abrechnung über Bildschirmtext-Teilnehmergebühren in Höhe von 135.000 D-Mark vor. Der Begünstigte, der Chaos Computer Club, erhob jedoch keinen Anspruch auf das Geld. Die Aktion sollte lediglich die bei BTX vorhandenen Mängel öffentlich darstellen. Denen war nicht klar, dass man so komische Ziele haben kann. Continue. Weiter mit der Raute-Taste. Remark Bankraub.ba Version 1.0 1984 bei WOW. Genesis Pioric. Sie hat einen sehr schönen Satz zu dem Thema. Motor off. Information wird geschützt wie das Geld auf einer Bank. Relay für Geldtaste. Manche haben sehr viel davon, andere nur sehr wenig. Input. Und es wird scharf bewacht. Dieses Kapital. Geldeingang bisher. Unser Job ist es, diese Bank zu knacken und all das zu holen, was uns zusteht, ohne Rücksicht auf Verluste. Geld, ein, aus. Die Post nannte das atypisches Nutzerverhalten. Wir haben Blut und Wasser geschwitzt, dass die Bundespost 3% in Kasso haben könnte von uns, aber die hat das dann irgendwo so gebucht, dass wir das nicht zahlen mussten. Wir kriegten dann für diese Aktion hinterher eine mündliche Verwarnung. Sie konnten uns keine schriftliche Verwarnung geben, denn dann würden sie uns ein Dokument in die Hand geben, das am nächsten Tag in der Bild-Zeitung stehen würde. Chaos Computer Club wurde verwarnt zu 40 Mark Geldbuße, weil er 135.000 Mark. Geht nicht. Das und der Schrader wusste, dass das so ist, also der hamburgische Datenschutzbeauftragte. Wir wussten, dass das so ist und von daher ist man friedlich miteinander ausgekommen. Und da entstanden wir unter dem Verdacht der freischaffenden Subversion. Der Chaos Computer Club erwies sich als ernstzunehmender Gegner. Je härter DataRent gegen die Vereinigung vorging, desto stärker schien diese zu werden. Die Bewegung wurde nach und nach geradezu zum Mythos, mit Licht und Schatten. Select, Fundstücke aus dem Netz, historische Aufnahmen, deutscher Privatsender 1987. Zwei Trupps vom BKA stürmen ein verwildertes Kellerlokal und eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Hamburg. Das deutsche Fernsehen zeigte zum ersten Mal die Live-Übertragung einer Hausdurchsuchung. Gesucht wurde aber nicht nach Waffen oder Drogen, sondern nach Computerhardware und verdächtigen Ausdrucken und Daten. Seit 1986 waren elektronische Schnüffeleien gesetzlich verboten. Seit 1985 waren Hacker unter anderem in das Computernetzwerk des Kernforschungszentrums CERN eingedrungen. 1987 in die Computersysteme der NASA und der ESA. Select, Fundstücke aus dem Netz. Besonders WOW hatte uns immer vor der Gefahr der Kriminalisierung gewarnt. Es war ihm sehr wichtig, uns Jüngeren immer wieder die Hackerethik zu predigen. Read, Hackerethik. Der Zugang zu Computern und allem, was einem zeigen kann, wie diese Welt funktioniert. Meine Lebenseinstellung als Hacker, die mich vor dem Schlimmsten bewahrt hat, lautet einfach, du kannst anstellen, was du willst, aber du musst immer davon ausgehen, es kann rauskommen. Wenn das rauskommt, wo wir reinkommen, kommen wir da rein, wo wir nicht mehr rauskommen. Private Daten schützen. No hacks for money. Continue. Select persönliche Erinnerungen. Jemand wie er hätte Millionen verdienen können. Huckleberry Finn, Zaunstreichen. In den 90ern versuchte sich WOW an ein paar Firmengründungen, die jedoch in finanziellen Desastern endeten. Zum Beispiel bei Visivik hatte WOW nur einen einzigen Programmierer eingestellt, einen Blinden. 1992 reaktivierten WOW und Andy Müller-Magun das Chaos in Hamburg. Dann gründete WOW 1994 die Bitschmiede in Thüringen, der Heimat seiner Vorfahren. Engagierte sich beim Eine Welt e.V. und in der Jugendarbeit. Und lehrte seit den 90ern als Honorarprofessor für Ethik in der Informatik an der TU Ilmenau. Außerdem besuchte er seit den 80ern die legendären mystisch-philosophischen Vollmondtreffen bei seinem Freund und grüne Kraftverleger Werner Pieper, dem Herausgeber der Hackerbibeln 1 und 2. Dort trafen sich zum Beispiel auch der LSD-Papst Timothy Leary oder Robert Anton Wilson, der Autor der Illuminatus-Bücher. Und zu Zeiten der New Economy grenzte Wau in der ersten Ausgabe von Konrad die Leser als grün geschminkter Pop-Techno-Schamane an. Im echten Leben trat er weiter im Blaumann auf und erzählte Anzugträgern von der Kunst des Hackens und den Märchen der Sicherheit. Oh, Herr Dr. Lymphkratz, was gibt's? Das fragen Sie mich? Moment mal, Sie schneiden diesen Unsinn aus dem Piratensender doch nicht mit, oder? Nur zur Beweissicherung, also für später. Sie sollten sich das nicht anhören. Wollen Sie noch die Seiten wechseln? Kann ich Ihnen nicht empfehlen. Hacking is not allowed. Who am I? Angenommene Identität. Trommel. Bei den Smart Cards, da ist es gelungen, die Handykarten zu klonen. Wir hatten als Taos Computer Club noch nicht die diplomatischen Drähte, dass wir irgendwie das so einfach klären konnten. Und von daher hat die Geschichte im Spiegel gestanden. Wir haben uns bemüht, das anständig zu formulieren. Das hat auch, ließ sich nicht vermeiden, einen Rufschaden bewirkt. Das sagen wir mal vielleicht 10 Millionen oder sowas. Und das ist dann durchaus eine Frage, legt man da nicht nochmal eine 500.000 drauf und machen diesen frechen Laden Chaos Computer Club einfach platt, damit er so etwas unterlässt? Init Chef. Init Flugzeug. Reset Bomb. Wir hatten in den Kreisen im Chaos Computer Club Berlin einen Menschen, der sich exzellent mit Chipkarten ausgekannt hat. Der hatte den Spitznamen Tron. Wir sind auf ihn aufmerksam geworden, als er verurteilt wurde, weil er der Erste war, der Telefonkarten geklont hat. Und wir bemühen uns als Chaos Computer Club sehr präzise, uns an Gesetze zu halten. Tron hatte die Telefonkarte aber aus wissenschaftlichen Interessen zerlegt. Er wollte wissen, wie das geht. Er hat sich weiterhin auch mit durchaus heiklen Sachen beschäftigt. Also die DF1-Karte für das digitale Fernsehen, die hat er auch geknackt. Und da geht ja nicht nur das digitale Fernsehen drüber, sondern meinetwegen auch Vorstandskonferenzen der Deutschen Bank oder so werden mit so etwas verschlüsselt. Und Mercedes und so. Also das sind dann noch irgendwie, wozu will man irgendwelche Filme gucken, wenn man sowas gucken kann? Das ist doch... Also das als ein Aspekt. Und in Berlin war er irgendwann verschwunden und wurde eine halbe Woche später tot an einem Baum hängend aufgefunden. Das ist bis heute nicht geklärt. Time out. Go to end. If bomb equals one. Vielleicht 10 Millionen oder sowas. Und das ist dann durchaus eine Frage, damit er so etwas unterlässt. Dem war nicht klar, dass man so komische Ziele haben kann. Angenommene Identität, Wau, Holland. Fnord News. Search New Hackers Dictionary. Fnord. Ein Begriff, der für surrealistische Gedankenspiele und Witze verwendet wird. Besonders gerne im Zusammenhang mit raffiniert ausgetüfteten Verschwörungstheorien. Vorratsdatenspeicherung, Biometrie in Reisepässen, RFID, elektronische Gesundheitskarte, Videoüberwachung, Wahlcomputer, Bundestrojaner, großer Lauschangriff. Quote Wau Holland aus einer Rezension zum Schockwellenreiter aus der Hacker Bibel. Sind es die Utopisten, die an einem Idealstaat der Sicherheit basteln? Nein. Weit schlimmer. Es sind die Perfektionisten. Der Roman Schockwellenreiter zeigt, was geschehen kann, wenn dieser elektronische Perfektionismus, zu unser aller Sicherheit, versteht sich, erreicht ist und wir im Stahlnetz zappeln. So, search for Schockwellenreiter in allen Dateien. Ah ja, ungefähr im Jahr... Nanu? Da hat jemand ein Smiley drüber geklebt. Also, bald schon sind derartige Datenmengen verwaltbar, dass es letztlich keine Privatheit mehr geben wird. Der Schockwellenreiter wurde jahrelang nicht neu aufgelegt. Snafu. Search New Hackers Dictionary. Ah ja, Snafu. Beziehungsweise das Snafu-Prinzip. Als Slangbegriff entstanden in der US-Armee im Zweiten Weltkrieg. SNAFU steht für Situation Normal, All Fucked Up. Auf Deutsch etwa Lage normal, alles im Arsch. In Robert Anton Wilsons Romantrilogie Illuminatus bezeichnet das SNAFU-Prinzip auch den Informationsverlust zwischen Chefs und Untergebenen, der letztlich immer zu totalem Chaos führt. Die Realität wird zu 0 und 1, zu Horror und Plüsch, BSE und Bananen, Kinderporno und Tierbabys. Die ideale Mischung wären Bananen mit Kadavermehl gedüngt, Kinderpornos mit kleinen Bambi. Oh, Search for Schockwellenreiter, na komm schon. Ja, Searching, ich weiß. Please wait. Ach, na komm schon. Neugier.txt. An die Polizei Hamburg. Erstens, bitte teilen Sie mir mit, welche Daten Sie über mich gespeichert haben. 1,5 Millionen Tote. Im Studio des ORF fand ein weltweites Kommunikationsexperiment statt. Eine Meldung beschrieb die Ankunft einer russischen SS-16 über Salt Lake City. Ich stehe vor der Tafel und höre einen Österreicher im Gespräch mit einem Ami. Have you read this message? 1,5 Millionen Tote in Salt Lake City. Ich traue mich nicht zu fragen. Alle verhalten sich so normal. Nachher kaufe ich die Nachtausgabe und suche die nächste Telefonzelle. Bei 15 kommen die Tonbandnachrichten. Nichts von Salt Lake City. Wurde diese Meldung überhaupt verbreitet? Sendung gespeichert. Ergebnis. Lade 23% von... Viertens. Ich möchte mein Recht auf Sperrung der Übermittlung der von mir gespeicherten Daten. So, Schockwellenreiter. Pseudonym von... Hallo, ihr kriegt mich nicht? Querverbindung angelegt zu EKD. Elektronisch Kinddossier. Hacking is not allowed in Netherlands. Aus aktuellem Anlass ändern wir unser Programm. In den Niederlanden soll für jeden Bürger ab Geburt ein Dossier in einer zentralen Datenbank angelegt werden. Das Dossier wurde bekannt unter dem Namen Het Elektronisch Kinddossier. Januar 1964. Kindersanatorium Königsfeld. An Familie Holland-Moritz. Ihr Lieben, ich bin gut angekommen. Heute Mittag gab es Erbsen mit Möhren und Frikadellen. Euer Herwart. Das Gesetz wurde eingeführt, um bei von der Norm abweichenden Entwicklungen von staatlicher Seite aus früher und gezielter eingreifen und gegensteuern zu können. Ihr Lieben, gestern gab es Bohnengemüse. Heute Erbsen und Möhren. In dem Roman Schockwellenreiter gibt es Firmen, die sich auf psychologische Intervention spezialisiert haben. Eine davon ist die Anti-Trauma Incorporation. Erbsen und Möhren. Die von besorgten Eltern gerufen werden, um Kinder Erbsen und zu Möhren renormalisieren. So lautet die Werbung für ihren Service. Erbsen und in Wahrheit ist das, was sie tun, unmenschliche Psychomanipulation und Gehirnwäsche. Heute wieder Erbsen und nun ist die Zeit hier leider zu Ende. Komplexität. So, Sendung gespeichert. Hallo? Wer ist da? Ich habe Ihnen doch gesagt, nicht diesen Knopf drücken. Oh, dieser Gärtner darf doch auf keinen Fall mitbekommen, dass wir ihn hier... Jetzt legen Sie den Hörer schon auf. Mann, Sie Idiot. Komplexität ist, wenn man eine Videoaufnahme machen will, am Ästeufer sitzt und dauernd fahren Motorboote vorbei und macht Kraft. Ich suche in allen Dateien. Tobias von Gärtner. Ein anderes Beispiel der Komplexität... Computer. Zu Zeiten von Konrad Zuse war es noch möglich, dass ein einzelner Mensch die ganze Kiste in seinem Kopf entwickelt hat. Heute sind die Geräte viel komplexer und das muss gelernt werden. Eine wichtige Sache ist es, Fragen zu lernen. How to make irgendetwas ist eine der wichtigen Fragen. So, Gärtner, Tobias von... Dossier im Update kann nicht gelesen werden. Zugriff verweigert? Komplexität. Der große Bruder verzichtet auf die Anwendung der gesamten staatlichen Macht bei gleichzeitiger Aufrüstung. Komplexität. Und entwickelt kaum kontrollierbare Informationssysteme. Komplexität. So erweckt er den Anschein der Liebe. Hey, ich hab doch gar nicht... Oh Gott, was ist das? Ladies and Gentlemen, please welcome from outer space, der große Visionär und Architekt, Sir Buckminster Fuller. Everybody is an astronaut. Komplexität. Sir Timothy Leary. This time, the voyage will Gefängnis verlassen. Tuning, turn on. Wir haben hier die Rakete, die wieder starten soll. Und da kommt es dann gelegentlich zu Turbulenzen. So erweckt er den Anschein der Liberalisierung. Und das sind die Kotztüten für die Rakete. Nein, nein, bitte nicht abbrechen. Bitte, nicht das Signal. Mann, was ist da nur los? Komplexität ist... Ich könnte das Signal umrouten auf eine andere Frequenz. Die Sendererkennung bleibt natürlich gleich, damit Data Rand denkt, Radio Bauland wäre vom Netz, Äther. Also, aber in Wirklichkeit... Die Nichtvorhersehbarkeit ist ein wesentliches Element der Zeit, in der wir leben. Am 29. Juli 2001 starb Wau Holland im Kreise seiner Freunde. 2 Monate, nachdem er einen Schlaganfall erlitten hatte und in ein Koma gefallen war, aus dem er nicht mehr erwachte. Fundstücke aus dem Netz. Vielleicht wurde er anderswo dringend gebraucht. Am Kopfende Monitore, Kabelsalat. Ein Logfile zeichnet Waus biologische Funktionen auf. Seine engsten Freunde haben ihn begleitet, seinen Körper massiert und gestreichelt und seine Reaktionen verfolgt. Und er hat noch reagiert auf ihre Berührungen. Das zeigten die Zahlen und Kurven auf den Monitoren. Ein Freund sagte, er habe Waus Körper mit Hilfe der Maschinen geflogen, wie ein Raumschiff. Everybody is an astronaut. Hätte Wau so etwas bewusst mit sich selbst betreiben können, er hätte sich mit großer Neugier selbst gehackt. Was hat das jetzt alles mit mir zu tun? Und Wau und dem Schockwellenreiter? Elektronisch Kinddossier. Schockwellenreiter. Anti-Trauma Incorporation. Dataman Corporation. Bis 1981 Anti-Trauma Incorporation. Update Profil 2011. Wechselnde Identitäten. Nennt sich selbst Schockwellenreiter. Studienobjekt ist seit dem 23.05.2001 verschwunden. Das Objekt hatte die Vision von einem goldenen Raumschiff und glaubte daran, damit eines Tages bis ans Ende des Universums fliegen zu können. Es will dort einen Gott namens Bob treffen. Angeblich handelt es sich dabei um den Schöpfer und Autor der Illuminatenbücher. Sein betreuender Psychologe war Professor T. Leary. Doch nicht etwa Timothy Leary. Der LSD-Papst? Leary nur sehr kurz bei dem Projekt. Nach Learys Ausstieg schlägt Dr. Lymphkratz vor, den Schockwellenreiter durch ein anderes Studienobjekt zu ersetzen und dieses mit der Suche nach unserem ursprünglichen Kandidaten, dem Schockwellenreiter, zu beauftragen. Dabei ist sicherzustellen, dass jede emotionale Bindung oder Identifikation von Objekt 2 zu Objekt 1 auf jeden Fall unterbunden wird. Objekt 1 war Träger eines besonders geheimen Zugangscodes, einer Art Computerwurm, mit dem er theoretisch alle elektronischen Systeme und Funkwellen steuern konnte. Sollte Objekt 2 auf diesen Code stoßen, ihn anwenden und alle Informationen in unseren Systemen freisetzen, bekäme die Bevölkerung darauf unbegrenzt Zugriff. Und die Folge wäre das reinste Chaos. Querverweis. Bitte neues Dossier anlegen für... Fall, Verweis, Name, Studienobjekt 4230, Gärtner, Tobias von... Gärtner! Mein lieber von Gärtner! Ja? Habe von Ihrem Erfolg schon gehört. Gratuliere zu Ihrer ersten geglückten Mission. Ich... Ach, der Sender ist endlich vom Äther und auch Tyrone ist sehr zufrieden mit Ihnen. Mit Ihren außergewöhnlichen Fähigkeiten stehen Ihnen bei Datarand alle Wege offen. Da wäre nur noch eine Kleinigkeit. Der Schockwellenreiter. Oh. Leider fehlt uns von ihm immer noch jede Spur. Sie haben nicht zufällig noch etwas über den Standort von Radio Wauland herausfinden können? Von wo aus die senden? Doch. Wirklich? Na bravo, raus damit! Ja, aus einem kleinen goldenen Raumschiff. Was? Ja, vom Ende des Universums aus. Bitte? Unterwegs zu Bob. Was soll der Quatsch, Gärtner? Reden Sie keinen Unfug! Das ist kein Unfug. Das ist feiner Funk. Play at the end of the universe. Sensing good vibrations. Loading energy. Full speed. You are at the spaceship MS Discordia. Welcome aboard. Hallo? Hallo? Hallo? Jemand da? Professor Leary? Sie hier? Sie an, Ihr Quellenreiter. Was für eine Überraschung. Was führt Sie denn her? Das Gleiche kann ich natürlich Sie fragen. Sind Sie nicht eigentlich schon seit Mitte der 90er? Ich habe hier mein kleines Never Neverland gefunden auf diesem Raumschiff. In dieser zauberhaften Welt der unsterblichen Daten. Doch nun, was führt Sie denn her? Woher kennen Sie mich eigentlich? Moment mal. Waren Sie nicht auch früher bei Datarent? Als Psychologe? Nicht wirklich. Wenn, dann nur kurz. Sehr kurz. Und doch kennen Sie mich noch? Ich lebe hier sehr informiert. Hier gibt es genug Material zum Lesen. Aha. Also, was kann ich für Sie tun? Ehrlich gesagt, bin ich vor allem hier, um mit Bob zu sprechen. Ich hätte da ein paar Fragen an ihn. Welche Fragen denn? Vielleicht kann ich auch helfen. Nun, wie bekommt das Internet endlich mehr Herz, Mut und Verstand? Aber das Netz zeigt doch längst, was es alles kann. Everybody is an astronaut. Und durch diese Gemeinschaft werden die Menschen immer immun bleiben gegen eine Versklavung durch die Maschine. Aber ist das nicht alles ein wenig zu optimistisch? Alter Hippie-Kram? Reine Utopie? Na und, Menschen, schauen Sie sich um, es hat längst begonnen, die Netze leben. Tune in, turn on net. Wir sind zurück auf Sendung In the Wild mit Radio Vauland, dem Radiosender am Ende des Universums. Wir senden auf neuer Frequenz. Ich sehe anhand der Daten, dass wir nun in der ganzen Welt neue Hörer haben. Willkommen, ihr Nerds, Hive Freaks. 1981 haben wir noch ernsthaft Angst gehabt bei der Gründung des Chaos Computer Club, dass Computer verboten werden. Radio Vauland, am Mikrofon Nick Häfflinger, der Zauberer von Oz, wie immer ihr mich nennen wollt. Für uns waren das Maschinen der Freiheit, wie die Druckmaschine. Ein Freund des Volkes, ein Feind des Tyrannen. Angenommene Identität für heute, Lau Holland. Wir machen keinen groben Unfug, sondern wir machen feinen Fug. Everybody is an astronaut. Also was mir am Club ein wichtiger Begriff ist, vom Spieltrieb zur Wissbegier. Radio Vauland. Tune in, turn on and hack yourself. Von Nika Bertram. Mit Jens Wawacek als Schockwellenreiter, Dennis Moschito als Tobias von Gärtner, René Heinersdorf als Dr. Lymphkratz und Oliver Broth, Valentin Brühl, Rainer Hohmann, Mandana Mansouri, Peter Nottmeier, Ruth Schiefenbusch und Tom Zahner. Technische Realisation Gerd Nesken. Regieassistenz Andreas Westphal. Regie Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2011. Nachruf des Chaos Computer Club 2001. Wow, wie immer. Du bist uns mindestens einen Schritt voraus. Wir machen hier noch ein bisschen weiter. Es gibt ja so viel zu tun. Information wird geschützt wie das Geld auf einer Bank. Und es wird scharf bewacht, dieses Kapital. Unser Job ist es, diese Bank zu knacken und all das zu holen, was uns zusteht, ohne Rücksicht auf Verluste. End of program. Dramaturgie Nathalie Challis.